Es ist Dienstag, der 31. Oktober 2006. Es ist spät am Abend. Draußen ist es bitter kalt und dunkel. Jedes Jahr warten auf der ganzen Welt Millionen von Kindern auf diesen Tag, um von Haustür zu gehen und in ihrer liebenswürdigen Art die Leute aufzufordern, Süßes, sonst gibt's Saures. Doch das Gruselige an diesem Tag ist noch nicht genug. Es geht noch furchtbarer. Extra zu Halloween gibt es eine Sonderausgabe des Podcasts von blog.juber.de. Liebe Hörer, habt keine Angst. Euch kann nichts passieren. Außer ein paar unvorhergesehene Schrecksekunden und Gänsehaut am ganzen Körper. Doch in einer halben Stunde ist der Spuk vorbei. Genug der Vorrede, es kann losgehen. Die Kürbisse sind geschnitzt. Und hier sind sie schon, eure Gastgeber für die 8. Blockcast-Ausgabe. Der gruselige René und Kürbiskopf Stefan. Ja, hallo, die 8. Ausgabe vom blog.juber.de Podcast. Und wie ihr schon gehört habt, eine Sonderausgabe, nämlich ein Halloween-Special. Oha! Ja, Stefan ist auch da. Hallo, herzlich willkommen. Ja, zu hallo auch von Special. Mir. Du, Stefan. Schicke Maske, René. Haha. Ach, du hast ja gar keine auf, Entschuldigung. Da hast du aber gleich wirklich gut beim nächsten Thema. Und zwar, Popstars. Er hat doch jede Folge ein Halloween-Special, ne? Ach so? Ja, wenn Nina Hagen mitmacht. Und das ist ja ziemlich oft. Oh. Ja. Oh, René. Ich weiß, ich will mich auch lieber nicht mit den Zuschauern von Popstars verscherzen, weil es sind ja immerhin 3,37 Millionen Zuschauer bei der letzten Folge, ab 3 Jahre wohlgemerkt. Jetzt frage ich mich mal ganz ehrlich, wer setzt denn sein 3-jähriges Kind um die Uhrzeit vor den Fernseher? Ja, in der sogenannten werberelevanten Zielgruppe sind also 14 bis 49 Jahre, da sind sogar 2,74 Millionen Zuschauer gewesen. Und da sind wir beide mit dabei, ne? Absolut. Ja. Wir verpassen keine Folge. Ja, und deswegen, ich will mich darüber jetzt auch gar nicht lustig machen, weil es sind eine ganze Menge Leute, die ich mir da zum Feind machen kann. Kleine Info am Rand noch. Am 23.11. ist das Finale für alle, die gern heulen sehen wollen. Die Chance, die letzte. Und eine Woche später kriegt Nina the Halloween Face Hagen ihre eigene Sendung. Nämlich Ninas Engel. Kriegt sie positive Impulse aus der Atmosphäre. Ja. Wie sie sagen würde. Und das heißt, eine halbe Stunde lang, nehme ich mal an, wird die Sendung sein, nur Nina Hagen, privat. Und natürlich auch die Popstars-Gewinner. Sind mehrere. Die werden da mit der Sendung verfolgt. Also man kann die Popstars-Gewinner verfolgen. Das wird alle freuen, dass es danach nicht vorbei ist mit Popstars. Ja, und Halloween-Specials bis zum Abwinken ab. Eine Woche nach dem 23.11. Genau. Ja, aber wie gesagt, also ich distanziere mich natürlich davon, deinen Witzen über Niederhagen, weil ich finde die richtig klasse. Ich finde auch total klasse. Ja, aber ich muss mal jetzt ein bisschen langsamer reden, weil wir haben ja das nächste Thema. Der Mardin, kennst du den Mardin? Der Mardin, alsche Becher. Genau, der Hesse. Aus Hesse. Ist der Hesse? Der Mardin Schneider. Der ist noch Single, ne? Ja. Wir können einen Aufruf starten für ihn. Wer den Mardin Schneider geschenkt haben will, der kann sich bei uns melden. Genau, wir leiten alles weiter. Der wohnt in der Schillerstraße, ne? Kann das sein? Ich glaube, ja. Genau, aber zum Thema zurück. Nachdem wir ja schon in der letzten Blockcast-Folge berichtet hatten, dass Kurt Krömer und Dieter Nuhr jetzt ihr Bühnenprogramm auf Sat 1 machen, wird auch Martin Schneider dabei sein. Und zwar am 27. Oktober und am 3. November jeweils um 23 Uhr. Stefan, du hast gerade in die Vergangenheit berichtet. Den 27. Richtig. Oktober könnt ihr vergessen. Das ist schon gelaufen. War schön. Ja, das, ich fand die total klasse. Habt ihr was verpasst? Ja, ich auch. Also, richtig cool. Ja. Ey, ich hab mich weggeschmissen. Ich hab mich auch weggeworfen. Ja. Also, hab ich hab Tränen gelacht. Nach der Aufzeichnung direkt habe ich sie geguckt, nach dieser. Genau. Und ich freue mich schon auf den 3.11., weil da kommt der zweite Teil. Genau. Mit Martin Schneider. Richtig. Aber jetzt haben wir erstmal unsere Halloween Special. Richtig. Und nicht erschrecken. Nicht erschrecken, denn ich werde jetzt mal aufklären, wo kommt Halloween überhaupt her? Genau. Und zwar hat Halloween einen keltischen Ursprung. Das werden ja viele schon wissen von euch. Und jetzt wird's gruselig. Halloween wurde immer in der Nacht des 11. Monats gefeiert. Habe ich mir nur die Hälfte aufgeschrieben, siehste? In der Nacht des 11. Monats. Welcher ist denn der 11. Monat? Nein, das stimmt nicht. Ich werde diesen Punkt nochmal nachreichen und werde mal weitererzählen. Und zwar hieß dieses Fest, wann auch immer das gefeiert wurde, hieß Samhain. Und dieses Fest war immer zu Beginn einer dunklen Jahreszeit. Genau, so wie wir es ja jetzt draußen haben. Ja, und jetzt kommt's. Das Fest war auch das Fest der Toten. Und an diesem Tag, nämlich den 31. Oktober bzw. 1. November, hat der Totengott den Seelen der Toten, die in diesem Jahr gestorben sind, die Möglichkeit gegeben, zurückzukehren. Ja, und um diese... Jetzt wird noch... es wird wirklich noch schlimmer. Also ich hab's nicht glauben mögen. Ich muss mal parallel in wikipedia.de reingucken, um zu schauen, wann das jetzt genau war. Auf jeden Fall, um die Geister zu besänftigen, mussten Opfer gebracht werden. Und jetzt wird's richtig gruselig. Die Opfer waren Kinder. Ja, und diese Kinder mussten als Opfer... Ich komme gar nicht zum Tippen. Diese Opfer, also diese Kinder mussten als Opfer bei lebendigen Leibe verbrannt werden. Und das am 31.10. genau zu Mitternacht. Das ist schon krass, ne? Und es war ja nur ein Kind, was geopfert werden musste. Und der Familie, dessen Kind auserwählt wurde, wurde eine Rübe auf die Türschwelle gestellt. Also heute ist es ein Kürbis. Also es hat sich dann zu einem Kürbis entwickelt. Und der Kürbis blieb dann zum Schutz der Familie. Ne? Ja, und jetzt gucke ich nochmal ganz genau. Das Fest war in der Nacht des 11. Neumondes. So war es. Des 11. Neumondes. Neumondes, genau. Ja, und wie gesagt, ich habe das aus Wikipedia, diesen historischen Ausflug. Wir werden das auch nochmal verlinken. Aber in Wikipedia steht auch, dass diese Menschenopfer sind historisch nicht belegt. Also ist vielleicht doch nicht so schlimm, wie es sich ursprünglich anhörte. Ja, das war jetzt schon mal gruselig, Stefan. Was erwartet uns denn heute noch Gruseliges? Ja, wir haben... 5 gruselige Themen. Zum einen dein Lieblingsthema. Oh Gott, ich habe das Bild vor mir. Lisa Plenske. Und dann was richtig Gruseliges. Berlin-Potsdamer Platz. Oh, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, was da so gruselig ist. Dann werden wir auf das Interview mit den Eltern des verschollenen Felix zurückkehren. Oder mal zurückkommen. Der seit 1984 vermisst wird, haben wir darüber berichtet. Und dann was richtig, Schockerregendes, die Killerwespe. Und René, ich bin so froh, dass du heute hier bist. Ja. Ne? Ja, und dann noch was richtig Gruseliges, wir stellen euch Manu vor. Ja. Gut, aber bevor wir zu Manu kommen, oder wolltest du noch was sagen? Nein, ich wollte jetzt eine perfekte Überleitung machen. Dann mach du. Zu deiner absoluten Favoritin. Ich glaube, du denkst an nichts anderes mehr. Ja. Nein. Red doch mal ein bisschen über Lisa Plenske. Ja! Lisa Plenske. Lisa. Lisa Plenske war also sehr lange Zeit Top-Thema im Blog gewesen. Du, also, ich habe meine Frage, wen heiratet Lisa Plenske? Also Rocco nicht und David nicht, weil Rocco und David haben ja geheiratet. Mich würde sie auch nicht heiraten, aber dazu später mehr. Wahrscheinlich wird sie ihr Leben lang Single bleiben. Lass uns doch Lisa Plenske auch noch vermitteln, wenn wir schon mal dabei sind. Und wenn wir Martin Schmidt und Lisa Plenske nicht loswerden, dann... Der heißt Martin Schneider, nicht Martin. Ach, shit. Ja, egal. Dann, falls wir die beiden nicht loswerden, verkuppeln wir es miteinander. Genau. Martin Plenske und Lisa Schneider. Ja. Oh Gott, ich glaube, das freut den Martin gar nicht, wenn er es hört. Egal, Lisa Plenske. Seit der 35. Kalenderwoche, also das ist ungefähr Anfang September, ist sie echt immer in den Blog Top 10 wöchentlich. Ja, und sie ist quasi nicht mehr aus dem Blog wegzudenken. Und der Beitrag über Lisa Plenske, den ich damals geschrieben hatte, wegen der Hochzeit, wo ich natürlich auch schon dafür gestimmt habe, dass David und Rocco heiraten, der hat mittlerweile 43 Kommentare. Und es sind auch Fans hängen geblieben. Gutes Beispiel, Celina, haben wir schon mal angesprochen. Celina hat sich sehr lange... Also Lisa Plenske-Fans müssen unter Einsamkeit leiden, wenn ich mir so die Anzahl der Beiträge oder Kommentare von Celina angucke. Tja, und vor kurzem kam Ingrid dazu. Und Ingrid hat mich ziemlich auseinandergenommen. Ich will es nicht wiedergeben, man sollte sich das einfach mal im Blog durchlesen, die Kommentare. Und auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Also was dort geschrieben wurde. Es lohnt sich wirklich mal drauf zu gucken. Also sie hat mich quasi in der Luft zerrissen und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Und alles deswegen, weil ich versucht habe, sie aufzuklären, dass die ganze Geschichte ja nichts Wahres ist. Ich habe gerade einen Luftstau, warte mal. So. Und ja. Und ich habe auch versucht zu belegen, dass das Ganze gewollt ist. Und ich habe heute nochmal nachgeguckt. Auf der Webseite von Verliebt in Berlin, habe sämtliche Pressemitteilungen gelesen. Und es ist immer die Rede von einem 25-jährigen Aschenbrödel aus Göberitz bei Berlin. Weißt du, wo Göberitz ist? Nein. Ich habe mit Google Maps nachgeguckt und auch Google Maps hat Göberitz nicht gefunden. Und auch so bei Google war nichts mit Göberitz. Das Nest kann doch nicht so klein sein, dass es nicht zu finden ist. Ja, egal, das spricht auf jeden Fall wieder mal dafür, dass die ganze Sache nur ausgedacht ist. Und liebe Ingrid, ich wende mich damit nochmal an dich. Lisa Plenske. Rocco, weiß ich nicht, wie er heißt, und David Seidel sind reine Fiktion. Das mag zwar sehr, sehr schrecklich jetzt für dich sein, aber die sind nicht real. Und ich denke, über Göberitz kann man das gut beweisen, denn es scheint Göberitz nicht zu geben. Falls ihr Göberitz doch finden solltet, schickt uns eine Mail. Sagt uns Bescheid. Ja. Und dann, Stefan, sag doch die Kontaktmöglichkeiten einfach jetzt mal an. Okay, da muss ich mal... Jetzt habe ich dich eiskalt erwischt, ne? Ein bisschen weiter nach unten gehen. Ah, ich habe das alles im Kopf. Wenn jetzt gerade Leute da sind, die sagen, hey, Göberitz, ich kenne Göberitz und jetzt, die haben sich schon einen Stift genommen, dann sollten wir sie jetzt auch bedienen. Ja, und zwar geht einfach an euren Rechner, schreibt eine E-Mail an blog@juba.de oder benutzt die Kontaktformular oder das Kontaktformular am Blog beziehungsweise die Kommentarfunktion unter den Beiträgen. Oder was noch besser ist, nutzt eure Halloween-Stimmung und ja, gruselt uns was auf die Mailbox. Richtig, einfach anrufen in Berlin 030 202 368 03. Und das spielen wir dann nächstes Halloween. Ja, wir haben ein Jahr Zeit. Ich habe gerade eine Tonstörung, weil ich höre nichts. Nee, du hast keine Tonstörung. Geht dir das auch so, René? Ach, wir haben gar nichts gesagt. Wir haben nichts gesagt. Dann erzähl du mal Erzähl du mal was Gruseliges. Komm, jetzt, wir erzählen uns Geschichten. Aber, ey, was richtig gruselig, ey. Halt dich fest. Ja. Setz dich am besten hin. Ja. Stell dir vor, du bist in Deutschland, du bist in der Hauptstadt, ja. Du bist in Berlin. Ja, ich sehe es vor mir. Du bist mitten im Zentrum. Ja. Es ist Samstagnachmittag und du benötigst für den Anschluss einer Telefonanlage noch einen winzig kleinen F-Stecker-Adapter. Ja. Kein Problem, sagst du dir. Genau. Ich bin ja mitten in der Stadt. Na, du gehst zu Saturn, Phobis oder in den T-Punkt und was passiert? Überall werden dir die Dinger hinterhergeworfen. Denkst du, die haben das nicht? So ist es passiert letzten Samstag, als ich bei meinem Kumpel war. Tja. Und er sagte noch so, ach, kein Problem, Stefan, ich wohne doch am Potsdamer Platz. Ja. Da siehst du mal, wo du wohnst. Nein. Echt gruselig. Aber zum Glück hat er dann die Woche drauf bei Konrad was gekriegt. So, jetzt haben wir genug Ketten genannt. Gruselig genug das Thema. Und jetzt funktioniert endlich alles. Also, lieben Gruß an den Potsdamer Platz. Und an deinen Kumpel am Potsdamer Platz. Richtig, und die Familie. Braucht der noch eine Lisa Plenske oder ein Martin Schneider? Nein, der ist glücklich verheiratet. Okay. Vielleicht müssen wir die beiden dann doch verlosen. Ja, mal gucken. Mal schauen, ob sich jemand findet. Wenn nicht, stellen wir sie irgendwo auf die Straße, dann wird sie schon jemand abholen. Ja. Was anderes Gruseliges. Oder besser gesagt, Düsteres, Schauderiges. Ja, Unglaubliches. Aber wirklich unglaublich. Das ist übrigens der einzige Beitrag in dieser Kategorie, vermute ich. Ne? Ihr habt euch oder könnt euch bestimmt erinnern an die Story. Also erinnern bestimmt nicht, weil es war 1984, aber ich hatte im März darüber geschrieben, dass ein Junge in Dresden verschwunden ist und ein anderes Kind dafür auch aufgetaucht ist. Und wir haben vor kurzem die Eltern dazu interviewt. Sprich, die Eltern von Felix Schöck. Und wir haben ihnen ein paar Fragen gestellt, so zu Sachen, die uns interessieren würden, die wir jetzt aus Zeitungsartikeln nicht herauslesen konnten oder die wir auch in anderen Berichten nicht gesehen oder nicht herausbekommen haben. Ja, solltet ihr euch einfach mal antun, das Interview, das ist in drei Teilen. Unter anderem stellen die Eltern eine Vermutung an, warum die Ermittlungen nicht weitergehen. Man erfährt auch, was aus dem russischen Findelkind geworden ist. Und ja, guckt es euch einfach mal an. Also wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes. Ansonsten unter blog.juba.de mal nach Chuck suchen, findet ihr dann was. Ja, echt besorgniserregend dieser Fall. Und ja, man kann nur die Daumen drücken, dass das irgendwann das Rätsel gelöst wird. Hallo, liebe Leute, hier ist der Leo. Leo erklärt. Halloween. Halloween ist nur für Kinder, aber nicht für Erwachsene. Weil ein Geburtstag ist ja auch für Kinder nur. Also ist Halloween auch nur für Kinder. Die Kinder, wenn die nachts hierher kommt, dann steh sofort auf, mach die Tür und dann mal buh. Ja. Aber nur nachts, wenn sie kommen. Ja. Und dann krieg ich von den Kindern ein Gummibär. Ich bin Halloween. In den Kürbis ein, geh sich reinschneiden, eine Kerze reinmachen. Und dann weiß ich nicht mehr. Und dann? Und tschüss, Halloween. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, Premiere hatte ich mir im Sommer gesagt. Und habe mein bestehendes Premiere-Abo gekündigt. Und damit verbunden war auch, dass die Fernsehzeitschrift, die es dazu gibt, zu dem Abo nicht mehr geliefert wird. Das hat auch wunderbar geklappt. Aber plötzlich war sie dann wieder im Kasten, die Zeitung. Und ich wusste nicht warum. Und noch gruseliger war, dass irgendwann sogar Geld von meinem Konto abgebucht wurde. Nein. Ja. Und das, obwohl ich ein paar Tage zuvor eine Mail-Anfrage an den Axel Springer Verlag gestellt habe, mit der Bitte um Aufklärung, warum die mir einfach eine Zeitung schicken, und plötzlich war dein Geld abgebucht. Ja, und René, du kannst dich bestimmt noch erinnern, dann hatte ich dann auch ein paar Tage später eine Mail von denen bekommen, okay, wo sie mir nicht mal sagen konnten, wie ich zu dem Abo gekommen bin, und das fand ich schon ganz schön krass. Also, ja, das so nennt nach man, dem Motto, ja, das Telefonvertrag oder keine Ahnung was. Du, das ist Kunden, eine gute Kundenbeziehung haben die halt, die wissen, was du brauchst. Die brauchen dich da nicht vorher fragen. Genau, die sehen das, die ahnen das. Ja. Ne? Nein, aber ich habe dann bei dem Support direkt nochmal angerufen, weil ich damit unzufrieden war mit dieser Antwort per Mail, und habe dort einen sehr kompetenten Mitarbeiter ja, am Telefon gehabt, und das meine ich auch wirklich ernst, nicht ironisch, und der konnte mir dann sagen, dass das Abo wohl durch Premiere veranlasst wurde. Was mir natürlich die nächsten Sorgenfalten auf meine hohe Stirn gebracht hat. Mhm. Denn jetzt fürchte ich, dass ich möglicherweise ein Premiere-Abo habe, obwohl ich gar kein Kunde bin in dem Sinne. Weil eigentlich ist mein Abo abgelaufen. Ja, und ich hoffe mal, wir sind die Ersten, ja, die es erfahren, ne? Ja, ob das der Fall ist. Auf jeden Fall. Wenn es da neue Entwicklungen gibt, werde ich natürlich sofort im Blog berichten. Ja, also so ist das halt, wenn Zeitung und Fernsehsender irgendwie eng verbunden sind. Kann auch richtig Nachteile haben. Ja. Wir werden sehen, Ende des Monats wird er immer abgerechnet, und da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Du hast. Aber da hat es mir schon einen Schauer in den Rücken gebracht. Den hat es mir auch in den Rücken gebracht. Ja, oh, warte mal, hier ist gerade so ein Vieh. Hörst du das Summen irgendwie? Nee. Warte mal. Ich hab's erwischt. Das saß auf meiner Stirn. Ja. Na und? Sagen es nicht meine war. Ja, und zwar war dieses Vieh. Aber warte mal, ich fange ganz anders an. Ich fange mal so an. Ich saß in der Firma und war so am Arbeiten, und plötzlich krabbelt es mir am Knie. Jetzt werden einige sagen, oh, die Story habe ich schon tausendmal gehört. Aber sowas passiert einem ja nicht so oft im Leben. Also, alle die... Passiert uns tagtäglich im Büro. Stimmt. Dass jemand am Knie krabbelt. Nee, ja, der Azubi. Auf jeden Fall krabbelt es mir am Knie, und ich habe zurückgekrabbelt, und beim nächsten Mal krabbelt es ein Stückchen höher. Auf der Hose war nichts, also es war direkt unter der Hose. Und wie ich mein Knie dann anwinkelte, spürte ich einen brennenden Schmerz im Knie. Und ich bin sofort aus dem Büro rausgerannt und wollte auf die Toilette, aber die war belegt. Und den Teil der Story habe ich auch dir noch nicht erzählt, Stefan. Ich bin ins Nachbarbüro gegangen und habe dort die Hosen runtergelassen. Und bei Ute oder was? Nee, bei Andrea im Büro. Und ist ja noch schlimmer. Es war aber keiner da. Ja, und hab geguckt, was es ist. Ne? Ich dachte, dass es irgendein Tier ist, und wollte es natürlich sofort in die frische Luft lassen. Ja, und alles, was zu übrig blieb, war ein Wespenstachel, wie sich dann herausgestellt hat. Ja, aber aber dann ging es ja erstmal los. Ja, die Sache war auch die, ich habe ja erst nicht gewusst, dass es ein Wespenstachel ist. Ich wusste erst gar nicht, was es ist. Und plötzlich war es nicht mehr am Knie. Da habe ich mir ein Stück Pappe genommen, habe das in dem Büro ausgebreitet, ein Stück Weißes, habe mich raufgestellt und bin gehüpft, dass dieses Stück, was auch immer da mir am Knie steckte, runterfällt und ich es identifizieren kann. Ja, und wie gesagt, dann hat sich herausgestellt, dass es ein Wespenstachel ist. Ja, es ist nicht doll gewesen nachher. Also es war am selben Tag noch zurückgegangen, die Schwellung, also es war eigentlich gar nichts weiter. Hat einen Tag später noch gejuckt, und ja, also ist nichts übrig geblieben davon. Nur... Aber die Kollegen haben sich ganz lieb um dich gesorgt. Sofort, ja. Und es sind ja auch so besorgte Kollegen dabei, dass ich schon Angst hatte, im Notarztwagen zu enden. Ungewollt. Aber wirklich... Das wäre auch mal aufregend gewesen. Hättest du was zu blocken gehabt. Hätte ich was zu blocken gehabt. Ja, so war es leider nur sehr kurz ausgefallen. Der Blog-Eintrag wäre länger geworden. Ja. Wie gesagt, also richtig, ich wollte noch sagen, mit dem Wespenstich, es ist ja wohl so, dass man nicht beim ersten Stich allergisch reagiert, sondern dass man beim ersten Stich nur sensibilisiert wird. Und ein weiterer Stich kann dann dazu führen, dass man eine allergische Reaktion zeigt, die ja dann auch lebensbedrohlich ausfallen können. Aber ich vermute mal, aufgrund der Anzeichen, die ich jetzt hatte, dass da die nächste Wespe den kürzeren zieht. Und das ist auch schon passiert. Wir hatten heute auch wieder eine Wespe im Büro. Und nachdem ich ihr zwei Minuten versucht habe, den Weg zum Fenster zu zeigen, hatte ich die Nase voll und habe, wie Stefan eben, mit schlagenden Argumenten gegen die Freilassung gesprochen. So war das. Die arme Wespe. Du kannst ja noch kurz erzählen, wo du den Körper der Wespe gefunden hast. Der Körper der Wespe klebte ungefähr 5 Meter entfernt über den Flur an der Scheibe eines anderen Büros. Ja, die muss mir irgendwie... Die ist wahrscheinlich noch weitergeflogen. Also ich frage mich echt, wie die mir ins Hosenbein krabbeln konnte. Ist ja nun nicht so, dass ich Hip-Hopper-Hosen anhabe, wo ganze Personen reinpassen. Ja, schon komisch. Aber egal. Gut, ich würde sagen, lass uns mal jetzt zur Abwechslung ganz, ganz kurz, auch wenn Halloween ist, ganz kurz was Lustiges hören. Und da haben wir einen Stargast für. Richtig. Und der übernimmt es jetzt und in der Zwischenzeit gehe ich mal kurz an die Tür, denn da haben gerade die Kinder geklingelt. Ja, mach mal. Gehen zwei Männer durch die Wüste, sehen eine Flasche Bier, sagt der eine zum anderen. Du, wer baut denn hier? Ihr habt jetzt hoffentlich alle gedacht und ja, was ich eigentlich sagen wollte, ja, ich kenne jemand, der sich bestimmt schon öfter Peters Witze anhören musste. Und ja, René, kannst du noch mal von vorhin aus dem Warm-up das Geräusch machen? Aus dem Warm-up? Buhur oder was? Nee. Nein, okay, dann eben nicht. Und zwar kommen wir hier nahtlos zu den Geburtstagskindern. Die aktuellen Geburtstagskinder und die Geburtstagskinder, die wir vergessen haben, was wir an dieser Stelle nachholen wollen. Und zwar wollte ich einfach ein Mausgeräusch von dir hören. Nee, achso. Erinnerst du dich? Ja. Genau, und jetzt machen wir den anderen, den blauen. Genau, jetzt habt ihr es erkannt. Und zwar reden wir hier von der Manu Maus, nein, von Manuela. Und zwar hatte sie Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich an dieser Stelle im Halloween-Blockcast. Und ja, wir hoffen, du hast wunderbar gefeiert und hast dich reich beschenken lassen. Auch nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch an unsere liebe Angela aus der Firma, unsere Kollegin, die René auch so gut betreut hat nach seinem Wespenstich. Und ja, herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Und ja, auch für dich die besten Wünsche für das kommende Lebensjahr. Ja, und ich habe auch noch jemanden. Und zwar hatte Marin Geburtstag. Marin hat... Die kenne ich. Ja, da bist du aber der Einzige. Ich denke mal, der Großteil der Zuhörer wird sie nicht kennen. Auf jeden Fall habe ich hier eine Faltmaschine geschenkt. Und zwar... die Faltmaschine, die ich auch im Internet beschrieben habe. Und ich hoffe, dass ich die nicht bei eBay sehe nächste Woche. Ja, das wollen wir hoffen. Wer sich die mal trotzdem mal angucken will und wer das Video bei YouTube hochladen will, ach nee, ist ja schon, der kann sich das direkt im Blog angucken. Und die Beitrags-ID findet ihr wie immer in den Shownotes. Das gilt natürlich auch für die anderen Themen über den Blog, die wir hier angeschnitten haben. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende für heute. Nein, ist das echt schon vorbei? Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback zukommen lasst. Richtig. René, erzähl doch nochmal unsere Kontaktmöglichkeiten. Man kann uns eine Mail schreiben an blog@juba.de. Man kann uns anrufen unter Berlin 030 202 36803. Ihr könnt uns Kommentare hintern lassen im Blog unter blog.juba.de. Ihr könnt uns SMSen schicken. Stefan, genau, sag mal deine Handynummer. An Renés private Handynummer. Ich krieg immer nur Droh-SMS an mein Handy. Ja. Nein, und zwar könnt ihr auch noch das Kontaktformular benutzen. Ah, da war's doch. Richtig. Gut. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Die nächste Sendung ist ja nicht ganz so lang. Ach doch, die ist diesmal sogar länger hin, ne? Weil wir ja genau früher rausgekommen sind. Richtig. Also ihr müsst euch jetzt 2,5 Wochen gedulden. Aber dann könnt ihr euch auf eine super tolle neue 9. Blockcast-Folge freuen. Ja, und ich nehme jetzt schon mal meinen Kürbiskopf wieder an. Wieso, den hast du doch die letzten 10 Jahre, die wir uns kennen, aufgehabt. Da erkenne ich dich ja nicht wieder am Montag. Na warte, ich glaube, wir machen jetzt Schluss und ich muss dir erstmal die Ohren lassen. Und danke nochmal fürs Runterladen, ne? Richtig. Also, habt eine schöne Zeit. Ja, feiert schön Halloween, falls heute noch Halloween ist. Und Stefan, was ist aus den Kindern geworden, die an deiner Tür geklingelt haben? Ja, den habe ich Süßigkeiten gegeben. Schön, hast du fein gemacht. Also, natürlich. Dann macht's gut, ne? Okay. Ja. Hörsterin. Gute Nacht, Nachbarn. Hörsterin. Und das nächste Thema kommt nach der nächsten Maus. Ja. Okay, komm. Habe ich den Ablauf überhaupt? Ja. Mhm. Habe ich. Genau. Hast du gerade eine SMS gekriegt? Nee. Da war gerade irgendein Geräusch. Das kam hinten raus. Oh Gott, ich habe zwei Positionen hintereinander. Achso, wir sind jetzt nicht mehr auf Sendung. Weißt du, das kann man doch machen. Das ist doch in Ordnung, wenn man einmal, wir müssen permanent überleiten, wie dieser Klopp geht. Ja, das aber ist mal hin, das gucke ich mir an. Das guckst du dir an. Ach Mann, ey, scheiße Fernsehkrankheit. Ich muss echt mal zum Therapeuten gehen. Ja, ne, können wir doch machen nächstes Mal. Aua! War das ein Gruselgeräusch? Ey, Stefan, ich mach dir einen Knoten in deinen scheiß Kopfhörer. Ach, Julia habe ich übrigens vermisst. Mach die nicht mehr mit? Die habe ich gefeuert. Julia! Nee, die hört dich nicht. Ich hab nichts angeschlossen heute. Ich dachte, wir machen heute mal eine Männersendung. Ach so. Ja, Halloween. Frauen sind zu schreckhaft, meinst du? Nee, Julia ist da. Die sitzt klappernd unter ihrer Bettdecke. Ach so, ja, weil heute ist Halloween, ja. Ne? Das hättest du doch noch erzählen können. Mann. Na gut, dann fangen wir nochmal an. Dann hören das halt die Leute, die dir Outtakes sich anhören. Richtig. Ja, das ist auch okay. Ja, lohnt sich halt die Outtakes. Und? Richtig. Blog.über.de. Get this podcast and more great ones like it on the High Performance Podcast Delivery Network from Podjo and Limelight Networks. I love it.